Abschnitt 11 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Das Gesicht im Mond. Teil 1. Wer ging nicht schon in stillen Nächten nach Hause und fühlte den Blick aufwärts gezogen von der sanft glänzenden Kugel, die zwischen den Tälern und Bergen riesenhafter Wolken ruhig dahinschifft? Wer schaute nicht wohl lange Zeit anhaltend empor zu jenem Körper, den wir Mond nennen, und fühlte, wie seine weißen Strahlen sich so langsam ins Herz schleichen und selbst in traurigen Stunden das wilde Wogen und Drängen in der bewegten Brust zu besänftigen imstande ist? Wenn man so, halb träumend, halb wachend, hinaufsieht, so erblickt man in der hellen Scheibe kleine Flecken, aus welchen sich mit einiger Fantasie ein Gesicht zusammensetzen lässt. Man sieht deutlich zwei dunkle Stellen für die Augen, eine Nase, die aber etwas nach der linken Seite gezogen ist, und einen Mund, welcher sich nach rechts neigt und dem fabelhaften Kopfe dort oben ein verzerrtes, schmerzliches Ansehen gibt. Wenn wir über jenes Mondgesicht unsere gelehrten Bücher befragen, so sagen diese uns freilich, dass dort oben solle kein Gesicht vorstellen, sondern es sei der Mond ein Körper wie unsere Erde. Ja, er habe sogar noch gewaltigere Felsen und Schluchten als diese, und namentlich letztere seien zum Teil so tief, dass sie das Licht der Sonne nicht erhellen könne und sie deshalb, etwa wie ein Brunnen bei uns, stets dunkel blieben. Allein wer klug ist, glaubt diesen Büchern nicht, dass das dort oben in dem Monde nichts Natürliches, keine Schluchten sind, davon kann sich ja jeder durch sein eigenes Anschauen überzeugen. Das wissen aber auch jene Herren und ebenso die Ursache, wie jenes Gesicht da hinaufkam. Nur haben sie, unter uns gesagt, sich einmal vorgenommen, alles auf natürliche Weise zu erklären, weshalb sie die Wahrheit, die in der Tat unnatürlich klingt, verbergen, um uns etwas weiß zu machen. Wie aber jenes Gesicht wirklich in den Mond kam, das will ich hier erzählen. Doch bitte ich mir vorher aus, das strengste Stillschweigen darüber zu beobachten, da mein Großvater mir die Geschichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt hat, ganz wie er sie unter gleichen Bedingungen von einer Tante gehört hatte, welche sie aus einer Kaffeegesellschaft mit nach Hause brachte, und zwar aus einer Kaffeegesellschaft, wo nur Geheimnisse verhandelt wurden. An einem schönen Abend gingen zwei Leute zusammen aus einem Wirtshause, von denen der eine seines Zeichens ein Schneider und der andere ein Handschuhmacher war. Für Leser, die sich gern über Zeit und Verhältnisse genau unterrichten, füge ich bei, dass es vermutlich ein Winterabend war, denn die beiden hatten stark eingeheizt. Es war zwar schon spät in der Nacht, allein der Mond, der hoch am Himmel stand, beleuchtete die Straßen so ziemlich. Da er den Schatten der einen Häuserreihe auf den weißen Schnee warf, so sah dieser durch die zackigen Dächer einer Reihe kolossaler Spitzzähne nicht unähnlich. Die beiden Zechbrüder waren die letzten im Wirtshause gewesen, denn als sie es verlassen, wurde von innen der Riegel vorgeschoben und die Lichter in der Gaststube ausgelöscht, bis auf eines, das sich alsbald in den zweiten, von da in den dritten, vierten Stock bewegte und, nachdem es noch eine kurze Zeit in einem Dachstübchen gebrannt und dort wahrscheinlich dem Schenkbuben zur Ruhe geleuchtet, erlosch. Jetzt waren die beiden allein auf der Straße und zogen ihres Weges, gewiss in der festen Absicht, sobald es sich tun ließ, ihre Häuser zu finden. Beide waren aber wahrscheinlich nicht recht mit sich einig, nach welcher Seite sie sich zu wenden hatten, denn sie drehten sich einige Male im Kreise herum, wobei der Schneider als der leichtere den größeren Bogen beschrieb, alsdann schossen sie, wie ein paar angebrannte Schwärmer, von einer Seite der Straße zur anderen, bis sie endlich, nicht 100 Schritt von der Kneipe, die sie eben verlassen, an einem Häuservorsprung hängen blieben, um den herum sie, trotz aller Anstrengung, nicht segeln konnten. Da sich in diesem Häuservorsprung eine passende Tür fand, breit genug, um ihre zarten Schultern daran lehnen zu können, so taten sie dergleichen. Der Schneider heftete seine Augen wohl eine gute Viertelstunde lang vor sich auf die Erde und machte oft einen vergeblichen Versuch, an den Himmel hinaufzusehen, aber es waren ihm die Augenlider zu schwer. Endlich, nach vielen Bemühungen, gelang es ihm, den Blick an das gegenüberliegende Haus zu heften. Dort fand er einen Anhaltspunkt, um sein Auge Stockwerk für Stockwerk hinaufklettern zu lassen. Bis zu dem Schornstein, wo er mit einem lauten Ausruf der Verwunderung den Mond erblickte, der aus dem schwarzen Kamin emporzusteigen schien. Der Handschuhmacher, weniger berauscht und weniger sentimental als der Schneider, machte mit seinem Blick eine umgekehrte Bewegung. Denn nachdem er eine Zeit lang in den Mond gestarrt, begann er laut zu gähnen, mit einem hohen Tone abwärts, und seine Blicke folgten den Tönen, sodass sie im Augenblick, wo er den Mund schloss, auf seine dürren Beine fielen, die er weit von sich abgestreckt hatte. So stand das edle Paar eine Zeit lang da, ohne ein Wort zu sprechen. Und weil sich durch die kühle Nachtluft ihre Ideen noch mehr verwirrten, so glaubten am Ende beide, sie seien nicht mehr auf der Straße, sondern zu Hause, und ließen sich auf dem Schnee nieder, um sich so bequem als möglich zum Schlafen anzuschicken. Der Schneider, der sich auf das linke Ohr legte, begann erst leise, dann immer lauter zu seufzen und sprach vor sich hin: »Ach, was bin ich doch für ein erbärmlicher, schlechter Kerl! Saufe da Nacht für Nacht, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen stehen kann, und wenn ich dann am Morgen immer Katzenjammer habe und nichts verdiene, so bestehle ich meine Kunden, um von dem entwendeten Tuche wieder Geld zum Zechen zu haben. Ich jammervoller, erbärmlicher Kerl, und an allem dem ist der Handschuhmacher schuld, der hat mich verführt.« Der Handschuhmacher, der sich auf das rechte Ohr gelegt hatte, hörte sich gerade nicht schmeichelhaft von dem Schneider nennen, allein da er glaubte, es träume ihm bloß, so lachte er laut auf und freute sich darüber. »Haha«, rief er laut, »jetzt liegt der armselige Schneider wieder auf seinem Strohsack und schimpft über mich, der Lump, und greint, dass ich ihn verführt hätte, aber ich will ihn noch besser herunterbringen. Gestern habe ich wieder ein charmantes Stück Tuch bei ihm gesehen. Das wollen wir morgen Abend schon durch die Gurgel jagen. Hahaha, der dumme Schneider!« Jetzt geriet der Schneider, der diese Worte wohl hörte und seinerseits glaubte, er träume, wie sich der Handschuhmacher über ihn lustig mache, in eine heftige Wut und fing an, auf einen dicken Stein zu schlagen, der neben ihm lag, indem er beständig ausrief: »Du schlechter Kerl, du Handschuhmacher, du Schlechter! Hast mich um meinen Kredit und meinen ehrlichen Namen betrogen! Hast auf meinen Namen Geld geborgt und willst mich obendrein noch auslachen, du niederträchtiger Kerl!« Der auf diese Art Angeredete wurde durch die Wut des Schneiders nur noch lustiger und lachte in einem fort. »Hahaha«, schrie er, »so träume ich von dir, Bruder Schneider? Na, willst schon glauben, dass du zuweilen Lust hättest, wieder ein ehrlicher Kerl zu werden. Aber das soll dir nicht gelingen, du sauberer Zeisig. So habe ich dich in meiner Hand, und so will ich dich auch festhalten.« Mit diesen letzten Worten griff er nach der anderen Seite, fasste den Haarschopf des Schneiders, den er in seiner höllischen Freude tüchtig zusammenschüttelte. Als dieser den rauen Griff seines Kumpans fühlte, glaubte er plötzlich, der Teufel habe ihn für sein ruchloses Leben gefasst und wolle ihn stracks mit in die Hölle nehmen. Er wehrte sich gegen diese vermeintliche Niederfahrt mit aller Kraft der Verzweiflung, fasste seinen Freund Handschuhmacher ins Gesicht und beide balgten sich auf eine ergötzliche Art auf der Straße im Schnee herum, so dass bald der eine, bald der andere oben zu liegen kam. Dabei war es merkwürdig, dass, so oft bei diesen Umwälzungen das Gesicht des Handschuhmachers in Berührung mit dem Schnee kam, derselbe zu zischen anfing, als würde er vor einen heißen Ofen geworfen. Was aber auch das rote, glühende Aussehen dieses Gesichts sowie die Hitze, die es abstrahlte, betraf, glich es vollkommen einem gut geheizten Ofen, der hie und da Sprünge und Risse hat, zu welchen das Feuer mit verdoppelter Wut herauszubrechen scheint. Es war dem Handschuhmacher schon oft passiert, dass er, in der Dämmerung nach Hause gehend, von einer Schar mutwilliger Buben verfolgt wurde, welche ihm die Spitznamen »Sauf aus, Feuermann« nachriefen. Wie lange sich die edle Zechgenossenschaft auf der Straße herumbalgte, ist nicht wohl zu bestimmen. Plötzlich aber fühlten sie sich von etwas berührt, das ihnen jedes Mal einen zuckenden, brennenden Schmerz verursachte. Der Handschuhmacher, als der Nüchternste, riss zuerst seine Augen auf, die er in der Hitze des Gefechts geschlossen, und sah mit großer Verwunderung ein altes Weib vor sich stehen, das so erschrecklich hässlich war, wie er in seinem Leben nichts Ähnliches erblickt. Die Alte war nicht nach Art der gewöhnlichen Hexen bucklig und klein, hatte kein langes, wackelndes Kinn und ebenso wenig Triefaugen, die bei aller Hässlichkeit doch etwas Gutmütiges haben, sondern das Weib, welches die beiden Zechbrüder durch Anrühren mit einem sehr spitzen Stock auf eine so schmerzhafte Art erweckt hatte, war groß und von einer unbeschreiblichen Magerkeit. Man hätte glauben können, die paar alten Lumpen, welche sie bedeckten, seien um einen Besenstiel herumgewickelt, denn genau diese Form hatte der Körper der alten Hexe. Das bleiche, runzliche Gesicht, das auf dieser Figur stand, war mit roten Haaren bedeckt, die aber so kreuz und quer unter einer weißen Haube hervorsahen, als habe sie der Wind zufällig dort hinaufgeweht. Sie trug außer dem erwähnten Stock eine kleine Laterne in der Hand, deren Licht auf die beiden Kämpfenden fiel. Der Schneider, als er merkte, dass die Schlägerei endlich aufgehört hatte, mochte noch immer glauben, er habe sich mit einem bösen Geist gebalgt, denn er öffnete jetzt schwerfällig die Augen, wahrscheinlich um zu sehen, in welchem Teil der Hölle er sich denn eigentlich befände. Da der Anblick des alten Weibes, die grinsend vor ihm stand, eben auch nicht geeignet war, ihn diesem Irrtume zu entreißen, so fing er aufs Neue an zu jammern über sein verlorenes Leben, wobei er, wie schon früher, den Handschuhmacher anklagte, dass er allein ihn zu dem Übeln verführt. Dieser hatte endlich seine fünf Sinne wieder so weit zurechtgesetzt, um die Alte stammelnd zu fragen, wo sie herkomme, wer sie sei und was sie wolle. Auf diese Frage riss die Hexe ihren zahnlosen Mund laut lachend so weit auf, dass es aussah, als sei ihr Gesicht von einem Ohr bis zum anderen gespalten, und sagte mit heiserer Stimme: »So, so, mein Söhnchen, du fragst mich, wo ich herkomme? Ich bin eine arme alte Frau, die hier gerade vorbeikam und euch hier im Schnee liegen sah. Da tat es mir leid, dass so schmuckes, junges Blut in der Kälte umkommen soll, und da habe ich euch denn geweckt, um euch nach Hause zu bringen. Nach Haus, wo ihr hingehört. Na, steht nur auf, ihr Söhnlein, steht nur auf.« War es der stechende Blick der Alten oder die Berührung mit ihrem Stock genug? Die beiden erhoben sich nach einigen vergeblichen Versuchen und wussten wahrscheinlich infolge ihres körperlichen Zustandes nicht, was sie aus dieser Anrede zu machen hätten. »Ja, ja«, fuhr die Alte lachend fort, »ihr seid so ein paar hübsche, schmucke Burschen, so lustig und munter, und habt immer so schöne, dumme Streiche gemacht, dass ich mich schon lange für euch interessiert habe. Du«, sagte sie zum Handschuhmacher, »hast ein schönes, rotes Gesicht, das so leuchtet und glüht, dass du bequem das Holz für den Winter ersparen kannst. Und da, der Schneider, der hat schon so viel Lappen in die Hölle fallen lassen, dass sich die Teufel unten ordentlich auf den Augenblick freuen, wo sie seine Bekanntschaft machen werden. Na, kommt nur mit, solche Leute habe ich gern. Doch da ich sehe, dass ihr ganz eingefroren seid, so wollen wir erst ein Schlückchen zusammen nehmen, das uns recht warm machen und gut tun soll.« Bei diesen Worten zog die Alte eine kleine Flasche unter ihren Lumpen hervor und hielt sie gegen den Mond, um den beiden zu zeigen, dass der Inhalt derselben recht glitzerte und klar sei, wie der schönste Franzbranntwein. So feindlich die beiden noch einige Augenblicke vorher gegeneinander gesinnt waren, so kam ihnen doch jetzt das alte Weib so unheimlich vor, dass sie näher zusammenrückten, um einer am anderen Schutz zu suchen. Die Alte hatte dem Schneider die Flasche in die Hand gedrückt und bat ihn mit den besten Worten, doch ein Schlückchen daraus zu nehmen, und der arme Geselle, der in seiner Angst nicht wusste, was er machen sollte, setzte die Flasche an den Mund und tat einen guten Zug. Als das der Handschuhmacher sah, begann er die Lippen abzulecken und spürte plötzlich auf das viele Bier und den Branntwein, den er heute Abend getrunken, einen solchen Nachdurst, dass er dem Schneider die Flasche aus der Hand riss und sie hastig leerte, worüber die Alte in ein lautes Gelächter ausbrach und ihre beiden Söhnlein ermahnte, jetzt rasch mit nach Hause zu gehen. Sie hinkte an ihrem Stocke voraus, und die beiden folgten ihr, wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben. War es ihnen schon früher sonderbar zumut gewesen, und hatte sich einer über den anderen gewundert, dass er nicht gerade gehen konnte, sondern bei jedem Schritt die Füße mehr zur Seite setzte, als nötig gewesen wäre, so fingen sie jetzt erst recht an, sich mit misstrauischen Blicken zu betrachten. Es wollte dem Handschuhmacher sonderbar bedünken, dass der Schneider, anstatt wie ein ordentlicher, wenn auch etwas betrunkener Mensch auf seinen beiden Füßen zu gehen, sich mit einem Mal auf die Hände niederließ und auf allen Vieren zugleich über den Schnee hinsprang, eine merkwürdige Entdeckung, die aber auch der Schneider seinerseits an seinem Kameraden machte. Denn auch dieser hatte sich auf die Hände niedergelassen und machte die sonderbarsten Luftsprünge und Grimassen, und das nur, wie er sich einbildete, aus Freude über das tolle Benehmen des Schneiders. Dieser konnte sich nun gleichfalls nicht enthalten, über die Kapriolen des anderen zu lachen, doch fand er bald zu seiner großen Verwunderung und Bestürzung, dass dieses Lachen ganz sonderbar klang. Zuerst glaubte er, er sei von dem kalten Nachtlager heiser geworden und räusperte sich und hustete, so dass der Handschuhmacher, aufmerksam geworden, plötzlich stehen blieb, um seinen Freund zu fragen, was ihm denn eigentlich fehle. Die Frage verstand denn auch der Schneider wohl, hätte aber darauf schwören wollen, dass das, was ihm sein Freund gesagt, wie das Miauen einer Katze klänge. Indessen hatten sie in diesem Augenblick zu vieler Überlegung keine Zeit mehr, denn sie befanden sich jetzt mit der Alten in einem ihnen ganz unbekannten Stadtteile vor einem kleinen Häuschen, das die Hexe aufschloss und in das sie ihr folgten. Darauf schloss die Alte hinter ihnen wieder sorgfältig die Tür ab, führte sie in ein kleines Zimmer, dessen ganze Einrichtung bloß in einem Strohsacke bestand, der auf der Erde lag, und entfernte sich alsdann. Von der durchschwärmten Nacht ermüdet, fühlten sich die beiden in dem warmen Gemach ganz behaglich, kugelten sich auf dem Strohsacke zusammen, und nachdem sich noch einer über den anderen gewundert, dass jeder wie eine Katze schnurre und knurre, entschliefen sie. Ende von Abschnitt 11.